fühle mich wie Superman. Die Boys sind back. Boomerang. Ich fühle mich wie Superman. Die Boys sind back. Boomerang. Wie ein Superman. Wir sind am Moven, Fan. Backpulver in der Kitchen, doch wir backen keinen Kuchen, Fan. Shooten aus dem Uber, bang. Mit der Ruger Gun, die Motherfucking Gun. Shooter eine Minute lang. Und die Motherfucking aus am Block, doch noch, dass sie nicht in Gefahr waren. Doch Fuß am Jüngling springt aus seinem Baum, so wie Tarzan. Ich fliege unter deinem Car, wie ein Mechaniker. Und bringe eine Bombe unten an. Ich bin ein Taliban, geballte Ladung. Ich kann Ferrari fahren, ich esse eure Kugeln auf, so wie Kaviar. Ich bin so wie Iron Man, Everything Designer Fan. Designer Clothes, Designer Drugs, am Cruisen jetzt im Daimler Benz. Und ich fühl mich so wie Pac-Man, denn ich move jetzt diese Packs Fan. Bei mir läuft Sega Sonic und ich trinke jetzt diesen Gin Tonic. Ich fühl mich wie Superman. Superman. Die Boys sind back. Boomerang. Ich fühl mich wie Superman. Superman. Die Boys sind back. Boomerang. Ich fick Bitches jeden Tag. Beef mit den Cops. Weil ich nicht reden mag. Und weil ich Regen mag, lass ich meine Gun rainen. Bin im VIP-Bereich, du Hurenkind, muss anstehen. Liegst daneben, ich lieg auf deiner Bitch. Ihr wollt, dass ich unten bleib, doch ich bin leider rich. Du bist eifersüchtig, ich bin nach dem Koker süchtig. Ich geb deiner Schwester einen Stack und sie bückt sich. Double Cups, Fast Food, Waffen, Hoes. Du willst sein wie wir, doch wirst es nicht schaffen, Hoes. Trap, trap, trap, trap, trap. Ich bin wie Superman. Ich fahr Masi und du fährst im Car von Uber. Superman. Superman, die Boys sind back.